Sophia, hörst du das? Da war doch Norst. Am Rand von Norst, hinter Bäumen versteckt, steht ein Haus, das viele erschreckt. Groß und schön vor langer Zeit, mit Türmen, Fenstern, stolz und breit. Voll Stimmen, Lachen, Kinderspiel, es dann vom Licht ins Dunkel fiel. Man nannte es Villa Sophia Fein, voll Licht, voll Leben sollte es sein. Doch Jahre gingen, Stimmen verwehen, und niemand blieb, um nachzusehen. Zurück blieb mehr als Stein und Dach, ein Haus, das nachts nicht schläft und wacht. Hörst du das Flüstern in der Nacht? In der Nacht. Siehst du den Schatten, der leise lacht? In Vergiss nicht, was einmal war sein. Villa Sophia. Schritt, Schritt, Schritt. War da wer? Nein. Doch mehr. Die Fenster blind, die Türen alt, der Garten wild, der Wind ist kalt. Wer vorbeigeht, bleibt manchmal stehen, denn nirgendwas ist dort zu sehen. Ein Licht hascht kurz durch dunklen Raum. Ein Lachen leis, man hört es kaum. Kinder flüstern, hast du's gesehen? Doch niemand ist dort, nur das Geschehen. Hörst du das Flüstern in der Nacht? In der Nacht. Siehst du den Schatten, der leise lacht? Villa Sophia. Zeit bleibt stehen, manche Geschichten wollen nicht gehen. Wer ist da? Nur die Zeit. Was bleibt hier? Die Vergangenheit. Villa Sophia, hör genau hin. Alte Stimmen haben Sinn. Wir waren hier. Wir gingen fort. Vergiss uns nicht. An diesem Ort. Hörst du das Flüstern in der Nacht? Siehst du den Schatten, der leise lacht? Villa Sophia. Zeit bleibt stehen. Manche Geschichten wollen nicht gehen. Man sagt, hier lebten Menschen einst mit Träumen, Hoffen, Glück und Eins. Doch alles ging, so ist es oft. Zurück blieb Staub und alte Luft. Kein Spuk, der jagt, kein Geist, der droht. Nur leise Spuren alter Not. Als ob die Wände heimlich bewahren, was sie gesehen in all den Jahren. Das Flüstern in der Nacht, in der Nacht. Siehst du den Schatten, der leise wacht? In der Nacht, ja. Alt und still, ein Haus mit Seele, wenn man so will. Da, da, da, da, da. Wir stehen draußen, trauen uns kaum, doch Neugier zieht uns an wie ein Traum. Kein Kind wird in Gefahr gebracht, doch Gänsehaut, die ist erwacht. Ein Lachen klingt ganz fern, ganz sacht, vielleicht nur Wind, vielleicht die Nacht. Wir gehen nach Haus, doch wissen klar, manche Orte sind einfach da. Hörst du das Flüstern in der Nacht? Manches bleibt, auch wenn man's nicht mag. In Villa Sophia, alt und still, ein Haus mit Seele, wenn man so will. Vergiss uns nicht, vergiss uns nicht. Wir gehen nach Haus, doch wir wissen jetzt, manche Häuser vergessen nicht.